Abschnitt 1 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Lacnar, ein chirurgisches Märchen. Vor undenklichen Zeiten, als die Menschen noch die Bäume mit durchbohrten Steinäxten fällten und in Pfahlbauten oder in ärmlichen Lehmhütten auf dem Lande wohnten, hatte sich ein kleines Völklein auf dem Adlerberg am Rhein niedergelassen. Sie lebten vom Fischfang und von der Jagd. Auch die kleinen Gemüsegärten und die mageren Weizen- und Gerstenfelder in der Umgebung der Hütten lieferten ihnen genügende Nahrung und friedlich floss ihnen das Leben dahin. Denn weil sie tapfer waren und der gefürchtete Häuptling Manno an ihrer Spitze stand, wagte schon lange keiner der Nachbarstämme mehr, sie heimlich oder offen anzugreifen. Da erscholl eines Abends Jammern und Wehklagen aus allen Hütten des Adlerbergs. Am lautesten aber aus der Hütte des Manno, die oben auf der Spitze des Hügels errichtet war. Von einem reichen Fischzug heimgekehrt, hatte der Häuptling einen mächtigen Lachs über die Schulter geworfen und wollte damit den schmalen Pfad zum Hügel hinansteigen. Da war er wie vom Blitz getroffen zu Boden gesunken, von schrecklichen Zuckungen wurden seine Glieder hin und her geworfen und blutiger Schaum stand dem Besinnungslosen vor dem Munde. Nachdem die Krämpfe vorüber waren, hatten ihn 4 starke Männer in Begleitung seines wehklagenden Weibes, Mara, und seiner weinenden Kinder auf sein Hüttenlager hinaufgetragen. Dort lag er noch lange, wie ein Bild des Todes. Und als er endlich unter den Bemühungen des Medizinmanns Lacnar die Augen wieder aufschlug, war ihm jede Erinnerung an seinen schweren Fall entschwunden. Sinnend und sein graues Haupt wiegend, saß der Medizinmann am Lager des Kranken. Von Zeit zu Zeit murmelte er unverständliche Worte in seinen langen Bart, legte seine rechte Hand auf den Kopf des Häuptlings und spuckte heftig auf den Boden. Endlich erhob er sich und zog das weinende Weib auf die Seite. »Höre, Mara«, sprach er flüsternden Tones. »Ein böser Geist ist in den Kopf des Manno eingefahren und will seine Seele daraus vertreiben. Gehe hinaus mit deinen Kindern und rufe alles Volk zusammen, dass sie mir helfen, durch Schreien und Lärmen und Blasen auf den Kriegshörnern den bösen Geist zu verscheuchen.« Alsbald sammelte sich alles Volk vor der Hütte, und während die Männer in die gewaltigen Hörner des Urstiers bliesen und die Knaben mit Kieselsteinen in großen Töpfen rasselten, schrien die Weiber aus Leibeskräften: »Hinaus, du böser Geist! Hinweg! Hinaus!« Drinnen aber beugte sich der Medizinmann über den Kranken und pustete ihm ohne Unterlass den Hauch seines Mundes mit aller Macht in Mund und Nase. Endlich trat er hinaus vor die Hütte und sprach: »Noch ist seine Seele nicht entflohen, er schläft. So verhaltet euch jetzt stille und lasst ihn ruhig schlafen. Ich will bei ihm bleiben und wachen.« Am anderen Morgen erwachte Manno und ging seiner Hantierung nach, als ob nichts geschehen wäre. Aber als die Abendstunde wiederkam, in welche er tags zuvor gefallen war, stellte sich der Anfall wieder ein und tobte noch viel Ärger durch den Körper des Häuptlings. Als sie eilends den Medizinmann gerufen hatten, schwoll diesem eine dunkle Ader zwischen den Brauen und Zornesblitze schossen aus seinen Augen. »Beim Geiste meiner Ahnen«, rief er, »der böse Dämon spottet meiner und fordert mich zum Kampfe. Aber ich, der Lacnar, werde ihn besiegen. Seht da die beiden, den klugen Dodo und den tapferen Rugi, vor euch stehen. Habe ich nicht die bösen Geister aus ihren Köpfen vertrieben, dadurch, dass ich ihre Schädel geöffnet und aus dem einen den Zauberknochen, aus dem anderen das Zauberhölzchen entnommen habe? So lasst uns denn frisch ans Werk gehen. Sobald die Krämpfe des armen Häuptlings nachgelassen haben und er in bewusstlosem Schlummer daliegt, werde ich mit scharfem Feuersteinmesser ein Loch aus seinem Schädel herausschneiden, und dann werde ich den bösen Geist erfassen und vernichten. Du, Dodo, und du, Rugi, ihr beide bleibt hier als meine Gehilfen. Ihr andern aber entfernt euch aus der Hütte und rufet draußen die Ahnengeister des Häuptlings herbei, dass sie mir zum glücklichen Ausgang meines Vorhabens verhelfen.« So geschah es nach dem Befehl des Lacnar, denn niemand wagte es, seinen Worten zu widersprechen. In einem großen Topfe wurden kaltes Wasser aus der nahen Quelle bereitgestellt, ein anderer Topf wurde mit glühenden Kohlen gefüllt, auf welche der Medizinmann eine Handvoll Blätter streute, und alsbald qualmten daraus betäubende Dünste hervor. Als nun die Krämpfe des Häuptlings verschwunden waren, befahl der Medizinmann dem Dodo, mit einem Holunderrohr den betäubenden Kräuterrauch gegen den Kranken zu blasen. Er selbst aber machte auf der rechten Scheitelseite desselben, nachdem die Haare weggeschabt waren, zwei sich kreuzende Schnitte und stillte die Blutung mit einem in das kalte Wasser getauchten Linnenlappen, wobei er mit leiser Stimme Zaubersprüche murmelte. Dann hieß er den Rugier die Wundlappen auseinanderhalten und umschnitt mit scharfem Kieselmesser ein eirundes Stück des Knochens von allen Seiten immer tiefer dringend, bis die harte Hirnhaut erreicht war. Schnell nahm er jetzt einen scharf zugeschnittenen Spatel aus hartem Eibenholz, setzte an und hob mit einem Ruck die Knochenplatte heraus. »Jetzt passet auf«, rief Lagnar seinen Gehilfen zu, »jetzt muss er kommen.« Vorsichtig schnitt er die harte Hirnhaut ein, und richtig, kaum war etwas Hirnwasser herausgesickert, da zog er auch schon ein leeres Schneckenhäuschen aus der Wunde. »He, ihr Mannen«, triumphierte er, »hab ich's nicht gesagt? Wir werden den verruchten Zaubergeist bekommen. Aber wartet, ich will ihm für alle Zeiten für das Zurückkehren tun.« In der Hütte lag ein breiter Mahlstein auf dem Boden. Auf diesen legte er das Schneckenhaus und zerschlug es mit einem anderen Stein, dass nur noch kleine Splitterchen übrig blieben. Die warf er in das Kohlenfeuer und sprach dazu beschwörende Worte. Dann wendete er sich wieder dem Häuptling zu, der aus seinem Schlummer aufgewacht war und leise zu stöhnen anfing. Schnell legte er die Wundlappen aneinander und darauf einige zerquetschte Angelikablätter, die er vorher in dem Wäldchen am Bache abgepflückt hatte. Zur Kühlung wurde ein in Wasser getauchter Linnenlappen aufgedrückt und das Ganze mit einem breiten Baststreifen um den Kopf befestigt. Aber noch war er nicht fertig. Vorsichtig nahm er jetzt das herausgeschnittene Knochenplättchen und begann es an einer Stelle am Rande mit einem spitzigen Feuerstein anzubohren, bis ein rundes Loch durchbrochen war, durch das er ein dünnes Lederstreifchen hindurchziehen konnte. Dies band er dem Kranken um den Hals, so dass das Plättchen vorn herunterhing, und sprach, »So, jetzt soll ein böser Geist sich an unseren Häuptling heranwagen. Jetzt ist er gegen alle Zauberei und Hexerei sein Leben lang gesichert. Denn dass er die Herausnahme der Knochenplatte gut durchmachen wird, werdet ihr sehen.« Lagnar behielt recht. Wohl blieben dem Manu Fieber und Schmerzen nicht erspart, aber als die Wunde geheilt war, hatte er niemals mehr weder an der fallenden Sucht noch an einem anderen Anfall zu leiden. Er blieb sein Leben lang gesund, wie der Fisch im Wasser, und als er endlich hoch an Jahren gestorben war, begruben sie mit ihm auch das Knochenplättchen an seinem Halse, auf das seine Seele auf ihrem dunklen Wege ins Jenseits sich der bösen Geister der Finsternis erwehren möchte. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Februar 2025.